Fünftes Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 1 von Christoph Martin Wieland Fünftes Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Fünftes Buch Agathon im Hause der Danae Erstes Kapitel Worin die Absichten des Hippias einen merklichen Schritt machen Inzwischen waren ungefähr 8 Tage verflossen, welche dem stillschweigenden und melancholischen Agathon zu großem Vergnügen des boshaften Sophisten 8 Jahrhunderte deuchten, als dieser an einem Morgen zu ihm kam und ihm mit einer gleichgültigen Art sagte, Danae hat einen Aufseher über ihre Gärten und Landgüter vonnöten. Was sagst du zu dem Einfall, den ich habe, dich an diesen Platz zu setzen? Ich dächte, du solltest dich nicht übel zu einem solchen Amte schicken. Hast du nicht Lust, in ihre Dienste zu treten? Ein Wort, welches Bestürzung und übermäßige Freude, Misstrauen und Hoffnung, Erblassen und Glühen zu gleicher Zeit ausdrückte, würde uns wohl zustatten kommen, die Verwirrung auszudrücken, worein diese Anrede den guten Agathon setzte. Sie war zu groß, als dass er sogleich hätte antworten können. Allein die Augen des Hippias, in welchem er einen Teil der Bosheit las, die der Sophist zu verbergen sich bemühte, gaben ihm bald die Sprache wieder. Wenn du Lust hast, dich auf diese Art von mir loszumachen, versetzte er mit so vieler Fassung, als ihm möglich war, so hab ich nur eine Bedenklichkeit. Und diese ist, dass ich mich sehr schlecht auf die Landwirtschaft verstehe. Das hat nichts zu bedeuten, du wirst Leute unter dir haben, die sich desto besser darauf verstehen, und dies ist genug. Im Übrigen glaube ich, dass du mit Vergnügen in diesem Hause sein wirst. Du liebest das Landleben, und du wirst Gelegenheit haben, alle seine Annehmlichkeiten zu schmecken. Wenn du es zufrieden bist, so geh ich, die Sache in Richtigkeit zu bringen. Du hast dir das Recht erkauft, mit mir zu machen, was du willst. Die Wahrheit zu sagen, Callias, ungeachtet der kleinen Misshelligkeiten unserer Köpfe, verliere ich dich ungern. Allein Danae scheint es zu wünschen, und ich habe Verbindlichkeiten gegen sie. Sie hat, ich weiß nicht woher, eine große Meinung von deiner Fähigkeit gefasst. Und da ich alle Tage Gelegenheit haben werde, dich in ihrem Hause zu sehen, so kann ich's mir um so eher gefallen lassen, dich an eine Freundin abzutreten, von der ich gewiss bin, dass sie dir so begegnen wird, wie du es verdienest. Agathon beharrte in seinem angenommenen Tone von Gleichgültigkeit, und Hippias, dem es Mühe kostete, die spöttereien zurückzuhalten die ihm alle augenblicke auf die lippen kamen verließ ihn ohne sich merken zu lassen daß er wüßte was er von dieser gleichgültigkeit denken sollte. Das Betragen Agathons bei diesem Anlaß wird ihn vielleicht in den Verdacht setzen, daß er sich bewußt gewesen sei, es stehe nicht so gar richtig in seinem Herzen. Denn warum hätte er sonst nötig gehabt, sich zu verbergen? Allein man muß sich seiner gegen den Sophisten gefaßten Vorurteile erinnern, um zu sehen, daß er vollkommen in seinem Charakter blieb, indem er Empfindungen vor ihm zu verbergen suchte, die einem so unverbesserlichen Antiplaton ganz unverständlich oder vollkommen lächerlich gewesen wären. Die Freude, welcher er sich überließ, sobald er wieder allein war, lässt uns keinen Zweifel übrig, daß er damals noch nicht das geringste Misstrauen in sein Herz gesetzt habe. Diese Freude war über allen Ausdruck. Liebhaber von einer gewissen Art können sich eine Vorstellung davon machen, welche der allerbesten Beschreibung wert ist. Und den übrigen würde diese Beschreibung ungefähr so viel helfen, als eine Seekarte einem Fußgänger. Die unvergleichliche Danae wiederzusehen, nicht nur wiederzusehen, in ihrem Hause zu sein, unter ihren Augen zu leben, ihres Umgangs zu genießen, vielleicht ihrer Freundschaft gewürdiget zu werden, hier hielt seine entzückte Einbildungskraft stille. Die Hoffnungen eines gewöhnlichen Liebhabers würden weiter gegangen sein. Allein Agathon war kein gewöhnlicher Liebhaber. Ich liebe die schöne Danae, sagte Hyacinthus, da er nach ihrem Genuss lüstern war. Eben darum liebst du sie nicht, würde ihm die sokratische Diotima geantwortet haben. Derjenige, der in dem Augenblicke, da ihm seine Geliebte den ersten Kuss auf ihre Hand gestattet, einen Wunsch nach einer größern Glückseligkeit hat, muss nicht sagen, dass er liebe. Zweites Kapitel. Veränderung der Szene. Danae besaß durch die Freigebigkeit des Prinzen Cyrus außer dem Hause, welches sie zu Smyrna bewohnte, ein Landgut in der anmutigsten Gegend außerhalb der Stadt, wo sie von Zeit zu Zeit einige dem Vergnügen geweihte Tage zuzubringen pflegte. Hierher mußte sich Agathon begeben, um von seinem neuen Amte Besitz zu nehmen und dasjenige zu veranstalten, was zum Empfang seiner Gebieterin nötig war, welche sich vorgenommen hatte, den Rest der schönen Jahreszeit auf dem Lande zu genießen. Wir widerstehen der Versuchung, eine Beschreibung von diesem Landgute zu machen, um dem Leser das Vergnügen zu lassen, sich dasselbe so wohl angelegt, so prächtig und so angenehm vorzustellen, als er selbst will. Alles, was wir davon sagen wollen, ist, daß diejenigen deren einbildungskraft einiger unterstützung nötig hat den sechzehnten gesang des befreiten jerusalems lesen müßten um sich eine vorstellung von dem orte zu machen den sich diese griechische armide zum schauplatz der siege auswählte die sie über unsern helden zu erhalten hoffte. Sie fand nicht für gut oder konnte es nicht über sich selbst erhalten, ihn lange auf ihre Ankunft warten zu lassen, und sie war kaum angelangt, als sie ihn zu sich rufen ließ und ihn durch folgende Anrede in eine angenehme Bestürzung setzte. Die Bekanntschaft, die wir vor einigen Tagen miteinander gemacht haben, wäre, auch ohne die Nachrichten, die mir Hippias von dir gegeben, schon genug gewesen, mich zu überzeugen, daß du für den Stand nicht geboren bist, in den dich ein widriger Zufall gesetzt hat. Die Gerechtigkeit, die ich Personen von Verdiensten widerfahren zu lassen fähig bin, gab mir das Verlangen ein, dich aus einem Verhältnisse gegen Hippias zu setzen, welches dir die Verschiedenheit deiner Denkungsart von der seinigen in die Länge beschwerlich gemacht haben würde. Er hatte die Gefälligkeit, dich mir als eine Person vorzuschlagen, die sich schickte, die Stelle eines Aufsehers in meinem Hause zu vertreten. Ich nahm sein Erbieten an, um das Vergnügen zu haben, den Gebrauch davon zu machen, den ich deinen Verdiensten und meiner Denkungsart schuldig bin. Du bist frei, Callias, und vollkommen Herr zu tun, was du für gut befindest. Kann die Freundschaft, die ich dir anbiete, dich bewegen, bei mir zu bleiben, so wird der Name eines Amtes, von dessen Pflichten ich dich völlig freispreche, wenigstens dazu dienen, der Welt eine begreifliche Ursache zu geben, warum du in meinem Hause bist. Wo nicht, so soll das Vergnügen, womit ich zu Beförderung der Entwürfe, die du wegen deines künftigen Lebens machen kannst, die Hand bieten werde, dich von der Lauterkeit der Bewegungsgründe überzeugen, welche mich so gegen dich zu handeln angetrieben haben. Die edle und ungezwungene Anmut, womit dieses gesprochen wurde, vollendete die Wirkung, die eine so großmütige Erklärung auf den empfindungsvollen Agathon machen mußte. Was für eine Art zu denken, was für eine Seele! Konnte er weniger tun, als sich zu ihren Füßen werfen, um in Ausdrücken, deren Verwirrung ihre ganze Beredsamkeit ausmachte, der Bewunderung und der Dankbarkeit den Lauf zu lassen, deren Übermaß seine Brust zu zersprengen drohte. Keine Danksagungen, Callias, unterbrach ihn die großmütige Danae. Was ich getan habe, ist nicht mehr, als ich einem jeden andern, der deine Verdienste hätte, ebensowohl schuldig zu sein glaubte. Ich habe keine Ausdrücke für das, was ich empfinde, anbetungswürdige danae rief der entzückte agathon ich nehme dein geschenk an um das vergnügen zu genießen dein freiwilliger sklave zu sein eine ehre gegen welche ich die krone des königs von persien verschmähen würde ja schönste danae seitdem ich dich gesehen habe kenne ich kein größeres glück als dich zu sehen und wenn alles was ich in deinem dienste tun kann fähig wäre dich von der unaussprechlichen empfindung die ich von deinem werte habe zu überzeugen würdig wäre mit einem zufriedenen blicke von dir belohnt zu werden o danae wer würde dann so glücklich sein als ich laß uns sagte die bescheidne nymphe ein gespräch enden das die allzu große dankbarkeit deines herzens auf einen zu hohen ton gestimmt hat ich habe dir gesagt auf was für einem fuß du hier sein wirst ich sehe dich als einen freund meines hauses an dessen gegenwart mir vergnügen macht dessen wert ich hoch schätze und dessen dienste mir in meinen angelegenheiten desto nützlicher sein können, da sie freiwillige und die Frucht einer uneigennützigen Freundschaft sein werden. Mit diesen Worten verließ sie den dankbaren Agathon, in dessen Erklärung einige vielleicht Schwulst und Unsinn oder wenigstens zu viel Feuer und Entzückung gefunden haben werden. Allein sie werden sich zu erinnern belieben, daß Agathon weder in einer so gelassenen Gemütsverfassung war wie sie, noch alles wußte, was sie durch unsere Verräterei von der schönen Danae erfahren haben. Wir wissen freilich, was wir ungefähr von ihr denken sollen. Allein in seinen Augen war sie eine Göttin, und zu ihren Füßen liegend, konnte er, zumal bei der Verbindlichkeit, die er ihr hatte, natürlicherweise diese Danae nicht mit der philosophischen Gleichgültigkeit ansehen, womit wir andern sie nicht sehen. Agathon war nun also ein Hausgenosse der schönen Danae und entfaltete mit jedem Tage neue Verdienste, die ihn dieses Glückes würdig zeigten und die seine geringe Achtung für den Hippias ihn verhindert hatte, in dessen Hause sehen zu lassen. Da, nebst den besondern Ergötzungen des Landlebens, diese feinere Art von Belustigungen, an denen der Witz und die Musen den meisten Anteil haben, die hauptsächlichste Beschäftigung war, wozu man die Zeit in diesem angenehmen Aufenthalt anwandte, so hatte er Gelegenheit genug, seine Talente von dieser Seite schimmern zu lassen. Seine bezauberte Fantasie gab ihm so viel Erfindungen an die Hand, daß er keine andere Mühe hatte, als diejenigen auszuwählen, die er am geschicktesten glaubte, seine Gebieterin und die kleine Gesellschaft von vertrauten Freunden, die sich bei ihr einfanden, zu ergötzen. so weit war es schon mit demjenigen gekommen, der vor wenigen tagen es für eine geringschätzige bestimmung hielt, in der person eines unschuldigen vorlesers die jonischen ohren zu bezaubern. In der Tat können wir länger nicht verbergen, daß diese unbeschreibliche Empfindung, wie er dasjenige nannte, was ihm die schöne Danae eingeflößt hatte, dieses, ich weiß nicht was, welches wir, so wenig er es auch gestanden hätte, ganz ungescheut Liebe nennen wollen, in dem Laufe von wenigen Tagen so sehr gewachsen war, daß einem jeden andern als einem Agathon die Augen über den wahren Zustand seines Herzens hätten aufgehen müssen. Und ungeachtet wir besorgen müssen, daß die Umständlichkeit unserer Erzählung bei diesem Teile seiner Geschichte den ernsthaftern unter unsern Lesern langweilig vorkommen werde, so können wir uns doch nicht entbrechen von dem Wie und Warum dieser schnellen Veränderung genauere Rechenschaft zu geben. Alle Achtung, die wir den besagten ernsthaften Lesern schuldig sind, kann und darf uns nicht verhindern, als etwas Mögliches anzunehmen, daß diese Geschichte vielleicht künftig einem jungen, noch nicht ganz ausgebrüteten Agathon in die Hände fallen könnte, der aus einer genauern Beschreibung der Veränderungen, welche die Göttin Danae nach und nach in dem Herzen und der Denkungsart unsers Helden hervorgebracht, sich gewisse Beobachtungen und Kautelen ziehen könnte, von welchen er guten Gebrauch zu machen Gelegenheit bekommen möchte. Wir glauben also, wenn wir diesem zukünftigen Agathon zu gefallen uns die Mühe nehmen, der Leidenschaft unsers Helden von der Quelle an in ihrem wiewohl noch geheimen Laufe nachzugehen, desto eher entschuldiget zu sein, da es allen übrigen, die mit diesen Anekdoten nichts zu machen wissen, freisteht, das folgende Kapitel zu überschlagen. Ende von 5. Buch, 2. Kapitel.